2a und 2b. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, ich kann mit dieser Kunstform nichts anfangen. Hast du es verstanden? Ich fand es sehr schön, mit welcher Energie die Künstlerin beim Tanzen die Farbe auf die Wände verteilt hat. Das hat mich ganz fröhlich gemacht. Wenn du dir jetzt die Farbspuren anschaust, erkennst du die Bewegung des Tanzes wieder. Na, wenn du meinst. Wollen wir jetzt erstmal in den Raum mit den Skulpturen gehen? Die stehen zumindest still. Ach komm, lass uns einfach in den nächsten Raum gehen. An den Skulpturen werden wir später noch vorbeikommen. Na gut, wie du meinst. Oh, interessant. Da sind ja lauter Räume. Ja, die Räume eines verlassenen Bürogebäudes vielleicht, aber... Unscharf. Verschwommen. Ob die Kamera kaputt war? Blödsinn. Das ist natürlich Absicht. Ich denke da sofort an das Gefühl, das man hat, wenn man sich an etwas nicht genau erinnern kann. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe das Gefühl, diese Räume schon mal gesehen zu haben. Wie in manchen Träumen? Ja, genau. In Albträumen zum Beispiel. Apropos schlimme Träume. Ich sehe schon, im nächsten Raum warten wahre Monster auf uns. Wow, die sind ja gigantisch. Wie die Beine eines Dinosauriers. Also, wenn ich mir diese Objekte ansehe, denke ich sofort an die Bäume eines uralten Waldes. Mit eisernen Wurzeln? Ja, genau. Das rostige Rot vom Eisen erinnert mich ein bisschen an Blut, als wäre es etwas Lebendiges. Du hast recht. Ich habe das Gefühl, als würden deine eisernen Bäume gleich loslaufen. Lass uns in den nächsten Raum gehen. Da sehe ich auch ganz viel Rot. Sind die mit Ölfarben gemalt? Ja, hier steht es. Öl auf Leinwand 2019 ohne Titel. Warum ohne Titel? Vielleicht, damit wir darüber nachdenken, was der Titel sein könnte. Wie wirkt das Bild auf dich? Auf mich wirkt es sehr aggressiv, als ob es mich verschlucken wollte. Also, ich finde ja, es sieht aus wie eine wilde, rote Blume. Eher wie eine fleischfressende Pflanze. Wollen wir erstmal weitergehen und uns später ein paar Sachen noch einmal genauer anschauen? Einverstanden. Ich glaube, der nächste Raum ist auch der letzte. Ja, stimmt. Er hat den Titel Familie B. Schauen wir uns den mal an. Also mein erster Eindruck ist, dass hier jemand Dinge gesammelt hat. Ja, ich glaube, es sind alles persönliche Gegenstände. Ja, einfache Dinge, die man im Alltag benutzt. Nichts Besonderes eigentlich. Stimmt. Da ist Kleidung, Geschirr, Werkzeug. Mich machte es ein bisschen traurig, dass die Sachen einfach so unbenutzt herumliegen. Wo ist denn Familie B und warum haben sie ihre Sachen so rumliegen lassen? Das geht mir nicht so. Ich denke eher an eine Art Museum. Die Sachen liegen ja nicht einfach so herum, sondern sind geordnet. Das erweckt den Eindruck, als hätte jemand eine Sammlung angelegt. In all den Dingen wird die Familie lebendig. Die Gegenstände erzählen uns eine Geschichte. Ja, so kann man es auch sehen. Man erkennt, dass jemand die Schuhe lange getragen hat. Man sieht, dass mit den Werkzeugen Holz bearbeitet wurde. Alles ist voller Spuren. Spuren der Vergangenheit. Das erinnert mich an den Titel der Ausstellung Raum Zeit. In diesem Raum hat die Künstlerin die Zeit anhand von Gegenständen sichtbar gemacht. Schön gesagt. Sag mal, wollen wir jetzt vielleicht noch einmal zu den Gemälden gehen? Oder möchtest du dir lieber noch die Werke anschauen, die...